Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 454 Spiele oder Brot. Thema heute: Stadia, die Zukunft des Gamings oder nur ein weiterer Fehltritt von Google? Mal gucken, ne? Und die News, da gibt's etliche kleinere Sachen. Schauen wir mal, wie wir da vorankommen, um dann eventuell noch ein bisschen was aus der Community hier zu besprechen. Da gab es ja sehr vieles wieder in der Line-Community. Und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir da noch Zeit haben dafür. App der Woche gibt es dann auch wieder, wie immer. Und deswegen fangen wir jetzt auch gleich mal an mit dem Thema. Google hat es auf der Gaming Developer Conference vorgestellt, Stadia. Ja, das die Gaming-Plattform von Google. Wer hätte das gedacht? Ja, ging eigentlich relativ schnell. Ja, es gab diesen Beta-Test mit diesem Project Streaming, nannte sich das, glaube ich. Ja. Und da waren doch schon ein paar Leute beeindruckt davon. Und das wurde jetzt eingestellt. Warum? Weil eben jetzt Stadia kommt. Soll dieses Jahr starten. Und naja, jetzt habe ich mir diese Keynote da von Sundar Pichai höchst selbst angeschaut und da bleiben sehr viele Fragen offen. Zunächst mal, die Begeisterung, so mich als Gamer, hat sehr schnell mich da gepackt, die Begeisterung, ja, ganz klar. Ich bin für sowas ja Feuer und Flamme. Ja, ich war schon seit vielen Jahren der Meinung, dass das Streaming-Gaming eigentlich die Zukunft darstellt. Ja. Aber noch während der Keynote habe ich mir immer wieder Fragen gestellt, wie soll Google das realisieren, damit es auch wirklich funktioniert. Es gibt auch noch keine hundertprozentigen Hardware-Voraussetzungen. Ja, man kann es auf dem Smartphone spielen, man kann auf dem Tablet spielen, man kann am PC spielen mit dem Chrome-Browser, man kann mit dem Chromecast spielen, am TV. Aber zum Beispiel, was für ein Chromecast? Überall lese ich hier, ja, 4K Ultra. Okay, es gibt eine Voraussetzung, wenn man 4K-Games spielen will, klar. Ne? Aber man kann sie auch in schlechterer Auflösung spielen, theoretisch. Also reicht ein alter Chromecast, aber die Hardware ist ja hier gar nicht mehr das Problem. Eigentlich sollte jeder ganz günstig Zugang bekommen zu der Hardware und dann kann man eben diese Games spielen. Das hört sich erstmal super gut an, denn man muss nicht mehr Unsummen ausgeben für zum Beispiel seinen PC aufzurüsten, bis er platzt. Ja? Die Stromrechnung wird es einem auch danken, das kann ich euch wirklich sagen. Ja, das ist ein Faktor an Gaming-PC. Definitiv, spreche ich aus eigener Erfahrung. Und haben wir eben die ganzen Voraussetzungen, brauchen wir nicht mehr, weil das Spiel wird ja auf einem High-End-Server auf Google quasi laufen gelassen und wir kriegen mehr oder minder die Videoinformationen gestreamt. Es gibt zwei Probleme. Einmal die Internetgeschwindigkeit. Um ein 4K-Stream zu bekommen, brauchen wir erstmal ein schnelles Internet. Und dann gibt es noch ein anderes Problem bei der Internetverbindung, nämlich die Latenzzeiten. Und das wurde leider überhaupt nicht angesprochen bei der Game Developers Conference, jedenfalls nicht zufriedenstellend. Was für Voraussetzungen gibt es da? Ich meine, klar, wir werden das sicherlich noch mitgeteilt bekommen, wenn der Dienst offiziell startet. Nur, ich sag's euch gleich, die Erwartungen bleiben da gedämpft. Ja, also die Hardware ist in dem Fall gar nicht so das große Problem. Das große Problem wird die Internetanbindung sein. Ja. Und versteht mich nicht falsch, das ist nicht nur ein Problem, das jetzt Leute betrifft, die von mir aus irgendwo in ländlichen Gebieten wohnen und die 16 Megabit Leitung nur haben, wenn überhaupt, ja. Die könnten das ja sicherlich noch in 1080p spielen, ich weiß nicht, ob es da noch weiter runter skaliert werden kann. Einige Leute würden sich sicherlich auch mit mit HD Ready zufrieden gegangen, also mit 720p Auflösung, ja, durchaus, wenn damit das Spiel dann eben bei ihnen flüssig läuft. Jetzt ist aber die Sache, dass ein anderes Ding, die Latenzzeiten immer ein großes Problem sind, nämlich auch bei den Leuten, die einen super High-End-Anschluss haben. Also ich habe hier zum Beispiel einen 200-Megabit-Anschluss, also ich mache mir eigentlich keine Gedanken darüber, ob jetzt die Geschwindigkeit ausreicht. Ja? Also zumindest in der Theorie, ja, nur die Latenzzeiten, da könnte es durchaus besser sein bei mir. Es ist zwar hier nicht ganz so schlecht, und das ist, da bin ich auch richtig froh darüber, ja, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal angucke, wenn ich hier Google anpinge, obwohl da mein Provider noch ein bisschen hier trickst, weil er nicht wirklich Google anpingt, sondern eigentlich ein Zwischenspeicher, naja, es ist mir kompliziert, also dann komme ich hier zwischen 14 und 10 Millisekunden Ping, ja, wenn ich jetzt, was könnte man dann zum Beispiel, ich ping mal was anderes an, so, die sind eigentlich immer relativ fix. Da komme ich dann zum Beispiel zwischen 9,66 und 13,6 Millisekunden weg. Und wir sind jetzt halt nicht abends, das ist auch ein wichtiges Thema, ja. Wir sind nicht abends zugange, sondern es ist jetzt gerade mal 13.57 Uhr, das heißt, hier zockt keine Sau. Ja, ganz einfach. Und das merkt man auch abends zum Beispiel beim Streaming von verschiedenen Anbietern, auch bei Amazon. Also wenn ich da abends so um 8 Uhr, 9 Uhr streame, dann kann es schon mal vorkommen, dass eine Unterbrechung kommt. Ja, das Stream wird neu geladen und dann wird auch heruntergeschaltet von der Auflösung her. Erstmal, bis er sich wieder erholt so langsam. Und manchmal bleibt auch Qualität etwas schlechter als eben das, was maximal verfügbar ist. Ganz einfach da, das hängt auch nicht an meinem Provider. Also ich habe da auch schon getestet, zu den Hauptzeiten habe ich immer noch, zumindest was die Datenübertragungsrate angeht, gute Werte. Also ich kann hier vom Glück sagen, muss man wirklich mal rausposaunen, also nicht überall ist Vodafone-Kabel schlecht, ja? Ja, ich sag's jetzt ganz einfach mal, aber habt ihr wahrscheinlich eh schon gedacht, ne? Und die sind gar nicht so schlecht, wie denen immer nachgesagt wird, denn also zumindest bei mir halten die zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich einen stabilen Stream aufrecht. Ganz im Gegensatz zu anderen Gebieten, also es gibt auch sehr, gerade auch in großen Städten, in manchen Straßen, dermaßen große Probleme, dass um bestimmte Uhrzeit fast gar nichts mehr geht. Ja? Und damit haben wir ein riesiges Problem. Stellt euch das mal vor, ihr spielt und es gibt auch nur die geringste Verzögerung im Stream. Das war's. Ja? Ihr verliert. Ja, ihr versaut das Level oder sonst irgendwas. Und genau da ist ja das große Problem. Was zum Beispiel beim Videostreaming mal für einen Murren sorgt. So, ja, jetzt muss ich wieder 10 Sekunden warten, bis er gebuffert hat. So ein Mist. Okay, jetzt geht's wieder. Gut, ging. Alles klar, wunderbar. Ne? Vielleicht eine Stunde später passiert's nochmal. Okay, gut, ne? Schwamm drüber. Aber beim Spiel ist es was ganz, ganz anderes. Das darf niemals passieren während dem Spiel. Niemals. Ich weiß, wie die Leute ausflippen, wenn die PlayStation 4 nur einmal kurz ruckelt und die deswegen über den Jordan gehen im Spiel. Da ist aber was los. Ja? Das geht nicht. Die Gamer haben extreme Anforderungen an Hard- und Software, beziehungsweise dann eben extreme Anforderungen an die Stabilität vom Spiel. Und genau da ist das Problem. Was für Spiele gibt es denn dann überhaupt? Ja? Wie werden die Latenzzeitenprobleme gelöst? Also ich meine, wenn man hier nur Casual-Games spielen kann, dann kann man das gleich in den Harz kicken. Ja? Was soll das? So Puzzle-Games oder was, die will ich nicht über Stadia spielen. Das kann man vergessen. Hier, ich will Ego-Shooter spielen. Ich will die Games zocken, ja, die ich auch so normal an der PS4 und so weiter zocken würde. Ja. Das wird auch suggeriert hier. Man hat es ja gesehen mit Assassin's Creed, dass es zwar geht, ja, aber wie gesagt, ich vermisse die genauen Angaben, wie Google sich das vorstellt, dieses Latenzzeitproblem zu lösen. Ja. Und die haben Gamer angesprochen. Leute, Gamer, echte Gamer, die kämpfen um Millisekunden. Es ist kein Spaß. Es ist wirklich, das ist kein Witz jetzt oder so. Also ich bin ja auch so einer, ja. Ich habe mir zum Beispiel hier so eine Gaming-Maus geholt, noch in Zeiten, wo ich am PC gespielt habe. Mittlerweile habe ich auf Konsolen gewechselt, aus praktischen Gründen, ja, weil ich ja kein Windows mehr drauf habe. Und da habe ich mir eine Maus geholt, die eine besonders schnelle Verarbeitung garantiert. Monitore natürlich auch, klar, die müssen extrem schnell die Bilder verarbeiten. Deswegen habe ich übrigens auch an der PlayStation 4 niemals in Betracht gezogen, einen 4K-Bildschirm zu holen, einen 4K-Fernseher. Kam mir, kategorisch habe ich das ausgeschlossen, weil die viel zu lange brauchen, bis das Bild aufgebaut ist gegenüber von HD-Fernsehern. Ja? Und da gibt es auch zum Beispiel bei dem Samsung, den ich habe, Full HD, da gibt es sogar einen extra Gaming-Modus, damit das Bild ungefiltert, ja, direkt, so schnell wie es geht, angezeigt werden kann. Nur dann kann man das für Gaming wirklich nutzen. Und ihr seht, wo das Problem ist. Das ist übrigens sogar ein Thema, das mit den TV-Geräten, das nicht nur Hardcore-Zocker betrifft. Das merken teilweise auch ganz normale Spieler, die sind ziemlich frustriert deswegen. Ja. Mittlerweile hat es ja ein bisschen gebessert. Auch die 4K-Fernseher kommen mittlerweile in einen Bereich, wo man sagen kann, okay, also wenn man die entsprechenden Einstellungen macht, dann geht es, ja. Aber für Hardcore-Zocker ist das schon immer noch, also das ist immer noch über der Toleranzgrenze und deswegen achten die sehr drauf, dass der Monitor ein paar Millisekunden eben schneller ist als der andere Monitor. Die Maus muss schneller sein, die Tastatur muss schneller sein, ja. Und das ist kein Witz. Wenn ihr zockt, dann müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht, das ist, vielleicht sollte jemand anderes mal gucken, wie viele Tasten ihr da drückt und wie schnell die Tastenbewegungen gehen, wie schnell die Mausbewegungen sein müssen und so weiter und so weiter. Da werdet ihr überrascht sein, wie schnell ein Mensch denken kann, ja, und reagieren kann. Das sind teilweise ja richtige, nur noch Reaktionen, für die ihr Zeit habt, ja. Und das ist eben wirklich schwierig, ja. Und jetzt kommt dieser, nach diesem ganzen Kram, ja, wo die Gamer schon drauf aufpassen, dass die ja jede Millisekunde an Zeit rausholen, jetzt kommt noch das Internet dazwischen. Und das ist ein Riesenproblem. Da müssen Algorithmen arbeiten im Hintergrund, die sich gewaschen haben. Und da möchte ich gerne eine Aussage haben von Google. Was ist da los? Wie arbeitet Google daran? Wie verhindern die, dass jemand mit einem Chromecast beispielsweise, ja, genauso gute Chancen hat, wie jemand mit einem PC, ja, dessen Browser also mit 0,1% Systemauslastung läuft, während der Chromecast schon am Limit arbeitet, ja, die Übertragung gewährleistet ist zwischen den Geräten, ja, und so weiter und so weiter. Das sind alles Sachen, die möchte ich gerne wissen, bevor ich da überzeugt bin, dass das überhaupt echte Gamer ansprechen kann. Ja. Sony und Microsoft werden sich das ganz genau angucken. Werden auch reagieren darauf, auch mit Kampagnen, da bin ich mir ganz sicher. Also wenn da auch nur der kleinste Anlass besteht, da skeptisch zu sein, dann werden die dieses Thema ausschlachten. Und ehrlich gesagt, Google muss da wirklich vorlegen, damit ich jetzt statt mir das nächste Spiel für die PS4 zu kaufen, für Stadia hole. Ne? Und damit kommen wir jetzt zu etwas komplett anderen. Ja? Oder wie Monty Python sagen wird, and now to something completely different. Okay? Die Software, die Spiele, ja, ein riesiges Problem, was Stadia ja hat, erstmal. Die Spiele, ja, also was für Spiele gibt es denn, was für Spiele können wir denn erwarten? Wo hängen denn hier, wo sind dann die Probleme? Ja, da hat natürlich hier sich einer hingestellt, ja, und hat gesagt, hier Doom kommt, ne, Unreal hat man als Partner und wer war das noch? Unity, ja, wobei, als ich gesehen habe, Unity ist Partner, dann habe ich schon sofort gleich wieder an Casual Games gedacht, ne? Aber okay, Unreal ist eben mit dabei, ja, ein Trailer kann man nicht sagen, also Doom wurde ein animierter Screen gezeigt halt, ja, keine Kampfsequenzen oder ähnliches. Bei der Keynote und somit will man da schon da die ansprechen, ja, und bei Doom Eternal nennt sich das Ganze, wurde auch gesagt, 4K mit HDR-Modus, ja, 60 Frames pro Sekunde, und das ist ja ein Ego-Shooter, ja, also das ist, was ich auch gesagt habe, was unbedingt sein muss, ja, für die Hardcore-Gamer, ja. Die machen keine Puzzle-Games, das spielen Angry Birds. Ja. Und deswegen, ja, richtig, aber jetzt müssen sie liefern. Und da bin ich eben noch mehr als skeptisch. Okay, jetzt haben wir Doom. Wir wissen, okay, also die Unreal Engine, da gibt's Möglichkeiten, dass also Spiele mit der Unreal Engine wohl übertragen werden können, ja. Im Prinzip ist das ja auch etwas, was die Konsumenten gar nicht mal berühren sollte, denn das läuft ja auf den Servern quasi von Google. Das heißt, eigentlich kann ich die neueste und beste Engine erwarten, ja, weil es ja bei den Google-Servern läuft und nicht auf meinem Chromecast laufen muss oder auf meinem Laptop oder auf meinem Handy, sondern das Ding läuft auf einem super Teil. Ja, also, okay, gut, wunderbar. Dass Google die nötigen Kapazitäten hat, glaube ich. Ob dann aber die Kapazitäten vorhanden sind von Google zu dem jeweiligen Gamer, das ist eben auch die Frage. Aber weiter, um bei der Software zu bleiben, naja, was für Spitzentitel können wir denn erwarten? Ja, es gibt hier ein Studio, das jetzt eigens exklusiv nur für Stadia probiert eben Games zu entwickeln und auch andere Programmierer zu gewinnen dafür, ja, um eben für Stadia auch exklusiv zu programmieren, damit eben Stadia auch was Vernünftiges bieten kann. Aber die Top-Titel, die gehören Sony und Microsoft momentan, ja. Da ist immer noch Halo, ja, ist immer noch ein Zugpferd. Was ist mit GTA? Was ist mit Battlefield beispielsweise? Ja, das alles müssen wir ja auch sehen, dass da die Gamer diese Spiele auch haben wollen. Ja? Also Battlefield ist zum Beispiel eine Killer-Applikation für mich. Und zwar nicht nur im Sinne von, das ist ein Killerspiel, ja, es ist zwar ein Killerspiel, aber es ist auch ein Killerspiel. Ja? Das heißt, eine Killer-Applikation. Dieses Spiel ist ein Muss. Gut, Battlefield 5 habe ich jetzt bis jetzt ausgelassen, weil ich das ziemlich grottig finde, das muss ich schon sagen. Also da hat sich Dice wirklich in die Nesseln gesetzt. Hoffentlich wird das nächste Battlefield etwas besser. Aber das ist so ein Game, genau wie GTA, das seit vielen, vielen, vielen, vielen Jahren einfach ein fester Punkt ist bei mir. Ich habe auf jeder Konsole, auf der es gab, eben zum Beispiel das GTA gezockt, ab GTA 3, ja, GTA 3, GTA 4, GTA 5 und so weiter und so weiter. Das war immer der Grund, warum ich mir eine Sony-Konsole geholt habe. Da gab es überhaupt gar keine Diskussion. Ich musste mir eine Sony-Konsole holen, um das zu spielen. Ja? Uncharted, genauso. Ich will jeden verdammten Teil von Uncharted spielen. Ja. Also das sind, wie gesagt, solche Games, die sehr groß da sind. Und diese Killer-Games, also diese Killer-Applikation, die fehlt Stadia ja komplett. Ja. Was gibt es da? Was kann ich da auch erwarten, dass GTA mal dafür gibt? Also Grand Theft Auto bestimmt nicht GTA, ja. Entschuldigung, Grand Theft Auto vielleicht, ja, genau, aber Uncharted bestimmt nicht, ja. Aber Grand Theft Auto erwarte ich dann zumindest, ja. Dann die Preise, ja, also, ich weiß nicht, ob sich die Leute das so vorstellen, dass es so ist, dass man hier vielleicht einen monatlichen Obolus bezahlt. Und das war's dann. Und dann hat man Zugriff auf alle Games, so wie es zum Beispiel bei PS Plus ist. Das halte ich für unrealistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Entwicklerstudio sein Top-Game, das neueste Top-Game, freigibt innerhalb einer Pauschale und sich damit dann ein paar Cent pro Stundennutzung oder was weiß ich hier vergüten lässt. Wenn das der Geschäftsplan ist, ist es gleich vorbei mit Stadia. Die wollen Kohle sehen, die Entwickler. Und zwar auch aus gutem Grund. So eine Entwicklung von einem heutigen Top-Game, das kostet ein paar Millionchen. Das ist nicht zu hoch gegriffen. Also die Entwicklungskosten von GTA war enorm. Dafür natürlich auch die Einnahmen enorm. Ja? Und genau so muss es eben sein bei diesen Studios. Und das heißt, ihr müsst jedes Spiel genauso kaufen, wie ihr das auch kaufen würdet, wenn ihr auch das auf Silberling oder Blu-ray Game kauft auf der PS4. Das heißt, da müsst ihr zahlen. Vielleicht gibt es eine Ermäßigung, wenn ihr sowas eben habt wie eine monatliche Pauschale noch zusätzlich für den Rest der Games. Ne? Aber da bin ich, seht ihr, das ist alles noch so im Freien, ja. Auf jeden Fall, wenn ich für ein Spiel so und so viel ausgebe, dann muss es auch perfekt laufen, ja. Wenn das mehr als eine Grafikdemo sein soll, dann muss es perfekt laufen, sonst gebe ich dafür keine 30, 40, 50, 60, 70, 80 Euro aus, was eben so Games momentan kosten, ja. Battlefield 5, als es erschienen ist, 84,95 Deluxe Edition, mittlerweile ist es auf 39 gefallen, weil es keine Sau kaufen will, ne. Aber, ja, da seht ihr, diese Top Games, die kosten Kohle, ja, und, da müssen die dann aber auch perfekt laufen, sonst hole ich mir sie nicht, genau wie ich mir im Battlefield 5 nicht geholt habe. Ich bin da sehr, sehr kritisch. Warum? Ganz klar. Das monatliche Budget ist schon durch vieles ausgereizt, beispielsweise durch die schnelle Internetverbindung, ja, durch viele andere Sachen, ja, wieder ein neues Smartphone. Da bleibt für den Gaming-Bereich nicht mehr so viel übrig. Ja. Und das heißt, da dürfen die Kosten auch nicht so hoch sein, dass man sich entscheiden muss, ja, hat man jetzt was zu essen oder hat man ein Spiel? Ja. Und das hört sich jetzt sehr komisch an, aber das ist ein Problem, das eben oft tatsächlich der Fall ist. Die Leute würden sich alles Mögliche kaufen, aber das gibt eine Abwägung, das ist ja auch vernünftig. Wie viel Geld bin ich bereit für etwas auszugeben? Ja. Von dem ich effektiv zwar Spaß habe, aber sonst nichts bringt. Also das Geld ist für ein Hobby sozusagen, ja. Und naja, ich meine, klar, man kann sagen, okay, ich hab überhaupt nichts sonst, ich tue nur zocken, nur gamen, ja, alles klar, wunderbar. Dann klappt das auch, aber ansonsten im Monat ein Game für 80 Euro würde ich mir jetzt nicht holen. Ja, und auch so die Pauschalen, also ich habe jetzt gerade am Anfang des Jahres habe ich im Februar war es, genau, habe ich jetzt auch PS Plus auslaufen lassen. Also ich bin mit dem PS Plus Service eigentlich immer zufrieden gewesen. Ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwas geärgert hätte bei der PlayStation, ja, oder so. Nur momentan ist meine Zeit, die ich habe zum Gaming, eben ziemlich begrenzt. Und dann sehe ich eben nicht ein, dass ich hier mein Abo verlängere für 50 Euro im Jahr. Ne? Und das ist ja nicht viel. Ich meine, 50 Euro im Jahr, der 59 kostet es normalerweise. Jetzt gab es gerade wieder ein Angebot. Also sagen wir mal 59 Euro im Jahr. Das ist ja nicht viel, um Himmels Willen. Ja? Gut, dafür gibt's eben nur so 2-3 Games und manchmal ist echt eine Frechheit, was dort an Spielen den Leuten vorgesetzt wird. Ja, also so bessere Handy-Games ist das. Aber okay, dafür sind manchmal auch gute Titel drin. Aber top aktuelle neue Titel sind nie drin. Ja, das war auch nie, ist auch nie versprochen worden bei PS Plus. Nur das seht ihr, was eben das Problem ist. Ja, und somit bleiben dann eben die Vollpreis-Games, die man kaufen kann. Wie wird das gemacht? Welche Geschäftsmodelle gibt es da? In-App-Purchases wär auch eine Möglichkeit. Das ist doch aber eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann, dass die In-App-Purchases jetzt generell kommen. Furchtbar. Ja, damit haben wir auch nicht viel gewonnen. Ja. Also ihr seht jede Menge Probleme und das Riesenproblem ist eben die Gaming-Studios, wer programmiert effektiv funktionierende Top-Games für Stadia, wo bleibt es hängen, ja, die Entwickler, machen die was, das ist nicht nur ein Problem auch vom Wollen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern das ist auch ein Problem vom Können. Manche haben einfach zum Beispiel in Firmen wie Sony auch Exklusivverträge und dann können die nicht einfach sagen, ja, wir programmieren jetzt für eine andere Plattform. Dann sagt Sony, nein, das dürft ihr nicht. Das Spiel ist so und so lang exklusiv hin und her. Ja. Und das werden die auch nicht riskieren, weil das ist alles so unsicher, ob sich das durchsetzt und wie sich das durchsetzt, dass es eben schwierig wird. Deswegen ist meine Begeisterung, trotz dass so Namen eben an der bei der Präsentation erschienen wie Havoc, Unity, Unreal Engine, ja, also das ist alles nur eine ein Trost. Ja, wir arbeiten mit denen zusammen. Das heißt aber nichts, dass dort wirkliche Top-Titel rauskommen und in welcher Form und wie und ob man die spielen kann. Also, so viele Fragen. Ist die Internetverbindung geeignet? Wie kriegen die das hin überhaupt? Ist es überhaupt ein interessantes Spielegefühl dann bei den Top-Games, die eben mal auf Reaktion basieren? Können genug Spiele entwickelt werden und so weiter. Sind die Top-Studios bereit, überhaupt für Stadia was zu entwickeln und so weiter und so weiter. Ihr seht, da gibt es jede Menge Probleme und deswegen ist meine Skepsis auch sehr, sehr groß. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahren auf einmal hören, dass Google Stadia schließt. Ja, muss nicht. Kann auch sein, dass Google den Gaming-Markt komplett übernimmt mit Stadia. Weiß allerdings auch noch nicht, ob das dann so gut ist. Also, dann kommen wir jetzt zu den News. Damit Stadia erstmal abgehakt. Ich bin mir sicher, dass wir das noch in Zukunft des Öfteren hören werden. Aber bei den News gab es auch was Interessantes. Und auch für Gamer. Ja, das Xiaomi Black Shark 2 ist jetzt neu auf dem Markt. Schon das erste Black Shark war ja nicht schlecht. Ja. Das neue kommt sogar mit dem brandneuen Snapdragon 855, ja, und einem sogenannten drucksensitiven AMOLED-Display. Ja. Damit kann man mehr Steuerinformationen übermitteln. Das Ganze gibt es ab 6 Gigabyte bis 12 Gigabyte Version und von 128 Gigabyte bis 256 Gigabyte interner Speicher, 4000 mAh Akku drin und ein knapp 6,4 Zoll Samsung AMOLED Screen. Ja. Auch die Kameras sind interessant. Dual-Kamera hinten mit 48 Megapixel. Yep, ihr habt richtig gehört, 48 Megapixel scheint so ein neuer Standard zu werden. Und 12 Megapixel Kamera, 20 Megapixel Selfie-Kamera. Das erinnert mich sehr an die Leistungsdaten vom Honor View 20. Ja. Das Ganze gibt es leider im Moment nur in China für einen Preis von der großen Version 12 GB, 256 GB Storage für $625. Ein Traumpreis, ein Traum-Gamer-Handy, yep. Vor allem auch natürlich die Controller wieder, die mitgeliefert werden, sind da auf jeden Fall auch interessant. Das macht ja Black Shark bzw. Xiaomi immer bei diesen Geräten. Da sind die Controller mit dabei und deswegen kann man es auch wirklich als echtes Gamer-Handy bezeichnen. Super. Aber wie gesagt, nur in China. Ob es in Deutschland rauskommt, kann ich nicht sagen. Dahingehend müsst ihr auch mal hier bei einem Versender, bei dem man es gar nicht vermutet, hier die Augen offen halten. Denn bei Otto.de gab es tatsächlich das Xiaomi Black Shark Gaming Phone offiziell, ja, zum Kaufen. Das ist übrigens jetzt gerade auch hier im Angebot, sehe ich, für $379,99. Und das ist auch ein Gaming-Phone. Natürlich hier nicht von den Leistungsdaten her nicht so gut, logischerweise, klar, wie das Black Shark 2. Aber ganz so schlecht ist es nicht. 6 Zoll Display. Ja. Und wenn ich jetzt gerade mal gucken, Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Storage drin. Mit einem 845er Snapdragon und das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Ja, also irgendwo war dann noch, glaube ich, ein kleines Problem. Das ist, ich weiß es leider nicht mehr genau, was da war. Hat das Teil kein NFC gehabt oder so? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das Teil hat kein NFC gehabt. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Könnt ihr trotzdem mal gucken, wenn ihr sagt, nö, also das Black Shark 2, das neueste brauche ich nicht. Aber auf jeden Fall, hier kann man mal die Augen offen halten, ja. Vielleicht nimmt Otto ja auch dieses Black Shark 2 irgendwann ins Sortiment, das wäre ja nicht schlecht. ZTE hat ebenfalls neue Handys auf den Markt gebracht, die eine Erwähnung lohnen. Endlich kommt mal die Idee, warum hat das eigentlich noch keiner gehabt, ja, dass man so die Kameralinsen statt Notch macht oder im Display, ja, einfach so einen kleinen Knubbel neben außen macht, ja, an der Seite. Und damit sieht das Teil auch sehr futuristisch aus. Erinnert mich schon fast ein bisschen, wenn es noch transparent wäre, an dieses Personal Device von The Expanse, ja, hatten wir es ja mal in der Community drüber. Und da haben die das jetzt genau gemacht, so ein kleiner Ausbuch, das, was ich auch schon mal gesagt habe, ja. Weil warum muss ein Smartphone immer nur rechteckig sein? Die hätten zwar durchaus noch ein bisschen anders das machen können, aber immerhin ist es ein erster Anfang von dem Gerät. Definitiv würde ich das in Betracht ziehen, wenn die Leistungsdaten denn stimmen. Leider ist da noch nicht so viel davon raus und ich kann auch ja jetzt nicht mehr warten. Ich brauche das Smartphone jetzt, das neue, ich kann nicht immer warten. Ne? 6,8 Zoll OLED-Display, quasi ohne Bezels, ja. Und diese Kamera an der Seite ist wirklich ein schöner Effekt, futuristisch. Und sowas finde ich genial. Ich hoffe wirklich, dass es bald damit anfängt, auch in den Mainstream-Markt reinkommt, weil ich finde diese Idee, dass ein Smartphone immer rechteckig sein muss, ziemlich dumm. Ja, und das begrenzt das Design, das begrenzt die Möglichkeiten, die so ein Gerät hat. Und das muss nicht so sein. Ja, das muss einfach nicht so sein. Jo, es gibt noch ein anderes, das ist dann so mehr so das Konservative zum Ausschieben der Kameras, ja, Triple-Kamera, die man dann einfach rausschieben kann, aber auch hier immerhin kein Notch und so, okay, aber da bin ich immer skeptisch, denn sobald man hier so eine Mechanik da drin hat zum Raus- und Reinschieben, die macht man dann doch relativ flink kaputt und nicht so gut. Gut, also ZTE Axon 5 und Axon S, falls ich mehr darüber erfahre, vor allem ob die jemals in Europa erscheinen werden, dann werde ich das natürlich nochmal sagen. Ja, NFC ist nicht nur zum Bezahlen. Ich habe da ein schönes, interessantes neues Blog entdeckt, ja. Und zwar jemand, der auch hier in der Community aktiv ist, sehr cool, ja, Chris Tech Talk nennt sich das Ganze, ja, NFC, Altliebe neu entdeckt, der Artikel, interessant, und da wurde mir bewusst, ja, NFC ist mehr als nur GPay, ja, das ist für vieles andere auch sehr interessant, ob man jetzt Lautsprecherboxen einfach miteinander verbindet. Viele Lautsprecherboxen haben hier NFC-Chip drin, muss man nur das Handy draufhalten, schon wird die Verbindung aufgebaut, super genial. Aber auch mit Tags. Also es gibt bei AliExpress beispielsweise hier ein Bündel voll Tags für 3-4 Euro, ja. Könnt ihr 20 NFC-Tags inklusive Schlüsselanhänger und so holen. Oder für das gleiche Geld auch ein 100er Packung Klebe-NFC-Etiketten. Ja, kein Problem. Und jedes Einzelne könnt ihr programmieren. Ja. Mit solchen Sachen wie ReTag. Ja, das ist eine kostenlose Android-App. Mit ReTag könnt ihr sogar also schon programmierten Tags neue Funktionen zuweisen. Ja, das geht. Also wunderbar, das könnt ihr übrigens sogar mit anderen Sachen machen. Ja, ihr könnt sogar eurem Smartphone sagen, okay, wenn ihr eure Kreditkarte dran hält, dann wird eine bestimmte Funktion ausgeführt. Super, weil dieses ReTag, das verändert den NFC-Tag nicht, sondern merkt sich einfach die ID und entsprechende Sequenzen, die übermittelt werden, ja, merkt sich das Programm und führt dann, wenn er diesen Tag erkennt, eine spezielle Aktion aus. Ja, es gibt natürlich auch diese NFC-Tags, die könnt ihr programmieren, ganz normal, da könnt ihr was drauf programmieren und dann wird diese Funktion ausgeführt. Nur, wie gesagt, das reicht, wenn eigentlich eine ganz normale ID drauf programmiert wird und das reicht. Und mit ReTag könnt ihr dann eben auch das wechseln, könnt ihr sagen, okay, hier, ne, das, der Tag macht jetzt dies und nee, ich habe mich anders angeschlossen, der Tag macht jetzt das, fertig. Und da kann man sehr viele Sachen machen. Ja. Und hier ist ein gutes Beispiel, ja. Da wird ein, da hat der Chris ein Tag am Kühlschrank angebracht, ja, und wenn er denn dann das Handy draufhält, dann wird die Einkaufsliste geöffnet. Ja. Oder an der Tür zu der Wohnung, ja, wird werden dann die Smart Home Geräte und so weiter dazu veranlasst, alles abzuschalten, ja. Auch das ist cool. Und ja, Mensch, das ist es. Das ist es. Ich meine, wir haben sowieso fast immer das Handy in den Fingern, ja. Und das dann auf dem Tag zu halten, ist keine große Sache. Ja? Ich meine, ja, ich habe jetzt Smart Home Geräte, also wenn ich reingehe und sage, ne, ich bin wieder da und dann wird eben das Licht angeschaltet und so weiter, kein Problem. Aber wisst ihr, diese Tags, die können auch sogar solche, diese Smart Home Assistenten teilweise ersetzen. Ihr habt zum Beispiel die Philips Hue App, ja, drauf, und könnt dann eben über, ganz ohne Smart Home Assistant, ja, wenn ihr reinkommt, das Handy eben an diesen Tag halten und gehen entsprechend Lichter an, ja, oder andere Funktionen, wenn ihr weggeht, Tag am Ausgang, ja, und dann werden alle Geräte abgeschaltet. Das geht, ganz ohne, dass ihr das dem Smart Home Assistant sagt. Ich finde, dass auch der Assistant nicht immer jetzt nur, also dass der irgendwie alles ersetzen kann, was NFC betrifft. Ich habe zum Beispiel selbst ein NFC-Tag im Auto. Wenn ich also mit meinem Handy dorthin gehe und halte den da dran, dann wird automatisch das Handy in einen speziellen Modus versetzt, wo eben die Lautstärke etwas erhöht wird, die Bluetooth-Verbindung angeschaltet wird, falls sie nicht schon angeschaltet ist. Bei mir ist sie mittlerweile immer angeschaltet. Früher war das nicht der Fall, da habe ich das nur im Auto gemacht. Dann wird das Tune-In-Programm gestartet und Tune-In fängt an zu spielen. Das heißt, und ich habe den Tag in der Nähe dort, wo es auch immer hinlegt, das Handy. Das heißt, ich brauche im Prinzip nur das Handy dort vorbeizuführen. Da hat es und es wird alles in die Wege geleitet. Es fängt an und innerhalb von wenigen Sekunden kann ich dann hier über das Autoradio die entsprechenden Sachen hören. Diese Texte sind richtig cool. Ich würde mir wünschen, dass es eben mehr Möglichkeiten gäbe, was man mit diesen Texten natürlich machen kann. Das heißt, das hängt aber von den Apps natürlich ab, die ihr dann steuern könnt. Ja. Ganz klar. Gut, ich lasse mal den kleinen Artikel verlinkt, der ist ganz interessant, zur Inspiration definitiv. Android Q bekommt einen Desktop-Modus. Das war auch in der Community ein kleiner Post. Interessant. Definitiv, dass hier Google offenbar jetzt beschließt, in Android Q einen Desktop-Modus zu geben. Und ehrlich gesagt, im Moment, ich bin total verwirrt. Ja. Eigentlich haben wir uns ja schon alle darauf abgefunden, dass Chrome OS das System sein wird, was Google eben nutzt, selbst für Tablets, also das heißt für größere Bildschirme. Ja, und dann kommt Android Q und macht jetzt einen Desktop-Modus. Also wieder Konkurrenz, direkte Konkurrenz zu Chrome OS. Das sieht man, ich glaube, diese Teams arbeiten wirklich so unabhängig voneinander, dass die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich finde den Desktop-Modus gut. Ich finde es super, dass es das gibt. Ich freue mich deswegen auf mein Honor View 20, weil der hat einen ganz exzellenten Desktop-Modus mit wirklich sehr, sehr interessanten Funktionen, wo die Apps auch tatsächlich in einen richtigen Desktop-Modus schalten. Da gibt es etliche Apps dafür, die kann man eben dann nutzen, als ob man auf einem normalen PC arbeitet. Das ist richtig genial. Zum Beispiel Chrome ist so eine Applikation. Dann habt ihr einfach einen Browser, so wie ihr es von Chrome OS beispielsweise oder von Linux oder sonst irgendwie gewohnt seid, ja, mit einer richtigen Oberfläche, Tabs und alles mögliche, Mausunterstützung, wunderbar. So muss es sein. Nur so ist vernünftiges Arbeiten möglich. Und deswegen heiße ich das absolut gut, dass es so einen Desktop-Modus gibt. Warm anziehen müssen sich dann natürlich die Firmen wie eben zum Beispiel Samsung, die ja einen eigenen DeX-Modus haben. Der ist dann irgendwie obsolet. Ja. Aber ich will noch nicht sagen, dass der Honor View 20-Modus obsolet ist, weil das, was Huawei und Honor macht, ist schon sehr, sehr ausgereift. Und ich hoffe, dass diese Dinge auch miteinander insofern kompatibel ist, dass die Apps, die für den Desktop-Modus arbeiten, auf dem einen wie auf dem anderen System dann auch tatsächlich in diesen Modus schalten, nicht etwa nur als Smartphone-Apps in einem kleinen Window auf der Desktop-Oberfläche dann zu benutzen sind. Das wäre nämlich sehr, sehr schade. So, und da sieht man auch gleich der Unterschied. Der erste Screenshot, wo man das sieht, das sind drei ja, Applikationen auf der Oberfläche. Das sieht bei Honor View 20 dann schon gleich ganz anders aus. Ja, das sind Dutzende von Applikationen drin, die ihr nutzen könnt. Ob das jetzt einfach nur hier, muss ja auch bedenken, ist noch eine Beta-Version, ob das jetzt einfach nur unglücklicher Screenshot war oder ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, wird sich zeigen. Auch ist es dann noch fraglich, ob dieser Desktop-Modus das überhaupt schafft in die Vollversion. Also das ist ja gang und gäbe, dass Google auch mal in der Beta-Version Funktionen veröffentlicht, die dann in der Vollversion, in der Version, die dann released wird, eben gar nicht mehr vorhanden ist, wieder weggestrichen wird, ja. Apropos wegstreichen. Google arbeitet ja momentan auch wegen Android Q an sehr vielen API-Änderungen und da fallen sogar etliche weg. Einer, der das zu spüren bekommt, ist der Programmierer von ClipperSync. Die ClipperSync-App wird verschwinden, ja, weil es zu viele Änderungen bei der API von Google gibt. Eine vernünftige Arbeit mit dem Clipboard ist da nicht mehr möglich, da eben Android Q auch neue Restriktionen verabschiedet, was dann eben wieder dazu führt, dass solche Apps nicht mehr richtig funktionieren. Übrigens die APIs, wer sagt, naja, dann mache ich mir eben kein Android Q drauf, der wird leider enttäuscht sein. Die APIs, die wird es auch für andere Systemversionen geben, für ältere Systemversionen. Die APIs sind davon größtenteils unabhängig. Ja, von daher, wenn Android den Schalter umlegt und das passiert am ich glaube am 1. passiert es am 1. Mai, ich glaube am 1. Mai, dann werden viele Apps eben nicht mehr funktionieren, so eben auch ClipperSync. Auch erwischen tut's IFTTT, If This Then That, ja, eine super populäre, ein super populärer Dienst, der all möglichen Geräte miteinander verbindet, ja, wird von sehr vielen Leuten benutzt, ifttt.com, ja, und dieser Dienst wird fast alle Gmail-Funktionen verlieren, auch wieder, weil hier große Restriktionen bei der Gmail-API eingeführt werden, ja. Die Sicherheit steht natürlich da im Vordergrund, ist klar. Fakt wird sein, dass sehr, sehr, sehr viele Funktionen verloren gehen. Also das Einzige, was noch funktionieren wird, ist wohl, Moment, ich muss mal gerade gucken. Es gibt nur noch zwei Funktionen. Ja, genau, also nur noch E-Mail senden und an sich selbst eine E-Mail schicken. Alles andere funktioniert dann nicht mehr. Also wenn zum Beispiel ein neues Attachment angefügt wird oder dass ein Draft eben erstellt wird oder wenn eine neue E-Mail mit einem Sternchen versehen wird, dass da eine Funktion ausgeführt wird und. Also da alles ist weg. Es gibt nur noch Send an E-Mail und Send yourself an E-Mail. Und alle anderen Funktionen, Actions und Triggers sind weg. Gelöscht. Übrigens, interessant, es gibt offenbar überhaupt gar keine Triggers mehr. Also wenn auf Gmail was passiert, dann mache das, das gibt's gar nicht mehr. Also man kann nur noch andere Trigger auslesen. Wenn irgendwo was passiert, dann schicke eine E-Mail oder schicke eine E-Mail an mich selbst. Und das ist alles. Ja. Sehr, sehr schade. Also da hat Google wieder einiges reingehauen. Tasker und ähnliche Tools sind auch wieder mal in Gefahr, ja, weil Android Q noch nicht mal mehr das Wi-Fi ein- und ausschalten lässt durch andere Apps. Auch hier ist dann natürlich wieder eine Funktion, die solche Sachen wie Tasker, aber auch wiederum IFTTT, ja, ausführen. Die können das nicht mehr machen. Also auch bei Tasker gibt es also immer weitere Einschränkungen. Bisher gab es ja da so ein paar Augen, die zugedrückt wurden bei Google, und man hatte sich dann geeinigt mit diesen Programmierern, dass es dann dennoch geht, obwohl es eigentlich gegen die Richtlinien verstößt. Keine Ahnung, wie das jetzt hier gehandhabt wird, aber es ist generell schon ziemlich bedenklich. Meiner Meinung nach, gerade bei sowas wie Wi-Fi einschalten. Also ich sehe das natürlich auch mit so ein bisschen geteilter Sicht. Auf der einen Seite, klar, hat es was mit der Sicherheit zu tun. Auf der anderen Seite, es sollte doch irgendwo einen Switch geben, wo man dann sagen kann, trotzdem machen. Aber wenn es die API nicht mehr hergibt, dann gibt es eben auch keinen Switch mehr. Ja, bei Google Fotos ist es ähnlich, wie ich auch schon gesagt habe, mal, also diese zu viel Funktionen sind eben für Normalbenutzer nicht gut. Jetzt gibt es bei Google Fotos sogenannte Express-Backups. Ja, also das heißt, ein schnelles Backup mit reduzierter Auflösung. Statt ein High-Quality-Backup, das auch kostenlos ist. Und dann gibt es ja noch das Original-Quality-Backup, also das heißt in der vollen Auflösung so komprimiert, wie es eben das Handy hergibt, nicht nochmal extra komprimiert, aber das zählt dann eben vom verfügbaren Drive-Speicher eben ab, wenn man kein Pixel-Gerät hat. Und jetzt eben diese dritte Option hier mit Express-Backup, das heißt eine grottenschlechte, es tut mir leid, eine grottenschlechte Auflösung, ja, wird schnell gespeichert für die Leute, die eben ein bisschen knausriger sein sollen mit den Daten oder weil die kein Wi-Fi daheim haben oder ähnliches. Nur das Problem wird sein, die Leute schalten das dann an, weil sie sagen, ach, okay, das ist ja klasse, dann brauche ich viel weniger freie Datenübertragungsrate bei meinem Provider. Das ist wunderbar, klasse, toll, das mache ich. Ja. Und dann, wenn sie dann ihre Fotos vom Handy löschen, dann werden sie feststellen, dass sie nur noch die schlechte Auflösung sehen. Ja. Yep. So sieht's aus. Ganz schlimm meiner Meinung nach. Viele Leute werden es nicht kapieren. Und das zeigt, dass es eben nicht immer gut ist, wenn man zu viele Funktionen anbietet. Die sind nur scheinbar für die Nutzer freundlicher. Die Pros, okay, die werden sich freuen. Die können das dann frei wählen. Die wissen, was das bedeutet. Die, hoffentlich, ja. Die wissen das, wenn sie ein Backup machen und löschen das dann in ihrem Smartphone, was unweigerlich der Fall sein wird. Dann haben sie eben nur noch die schlechte Auflösung. Hoffentlich haben sie ein Backup woanders dann noch gemacht, in voller Auflösung. Sonst sieht es übel aus. Ja, ich könnte jetzt darüber noch etliche Zeit sprechen, aber ich habe noch ein anderes Beispiel dafür, was möglicherweise dazu führt. Allerdings ist das nicht Googles Schuld, sondern eigentlich der EU ihre Schuld, denn ja, Google hat sich jetzt entschieden, nach Druck und sehr hohen Strafen, dass Android-Nutzer in Europa jetzt die freie Browserwahl haben. Und das wird zu einem Rattenschwanz an Problemen führen. Viele Apps gehen einfach davon aus, dass Chrome installiert ist. Ist dies nicht der Fall, wird es zu massiven Problemen kommen, zu Inkompatibilitäten, wenn der Benutzer dann meint, er müsste exklusiv Firefox installieren, wird es Schwierigkeiten geben. Generell bin ich ja schon dafür, dass man hier Browser installieren kann, die man will. Das kann man aber, das kann man schon immer machen. Ja. Ich habe auch mehrere Browser drauf. Kein Problem. Nur am Anfang sich zu entscheiden, dann sagen die Leute, okay, nee, den Google-Browser, den nehme ich nicht. Ja, ich nehme den Firefox so und danach werden viele Apps nicht mehr richtig funktionieren. Wie Betriebssystemfunktionen da noch zuverlässig funktionieren sollen, weiß ich nicht. Google muss auch bei Updates aufpassen von Firefox dann. Ja, also da wird ein Rattenschwanz an Problemen auf die Leute zukommen und die Otto-Normalverbraucher werden das nicht verstehen, warum jetzt das oder dieses nicht mehr funktioniert, weil sie eben Chrome nicht installiert haben. Ja. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Und wie gesagt, Google kann hier nichts dafür. Die EU hat da Druck gemacht und da wird eben jetzt ein Bärendienst den Menschen in der EU erwiesen, denn wie das noch vermittelt werden kann, warum das ständig Probleme gibt, das ist die Frage und damit wird das ganze Android-Ökosystem auch beschädigt, meiner Meinung nach, denn für die Otto-Normalverbraucher gilt nur eins, die wollen das Ding auspacken, maximal noch ihre SIM-Karte einlegen, wenn das nicht schon im Geschäft gemacht wurde, und dann loslegen. Was anderes machen die und wollen die nicht machen. Und oftmals können die auch nichts anderes machen. Die können nichts anderes machen. Ja. Und dann packen die das Ding aus. Ja. Werden entweder im Geschäft noch gefragt. Ja, Chrome oder Firefox. Oder sie wählen es selbst aus. Ne, ich will einen Firefox oder das hier installiert haben. Ja. Was weiß ich, UC-Browser oder Opera oder sonst irgendwas, ja, was es eben zur Auswahl gibt, so, und dann werden die anfangen und es gibt massive Probleme, dann werden das Ding dem Verkäufer um die Ohren klatschen, das nächste Phone wird ein iPhone sein, wo es so etwas nicht gibt, da gibt's keine Wahl, da nimmst du Safari und Schnauze. Ist nicht schön für die Profis, ist perfekt für die Normalbenutzer. Dann können die nämlich davon ausgehen, dass es überall gleich ist und dass, wenn zum Beispiel ein Problem in dieser App und dieser App stattfindet, dass es nämlich nicht nur sie sind und somit kann dann eben reagiert werden. Wenn ein Problem mit Safari ist, reagiert Apple darauf hoffentlich oder auch nicht. Aber trotzdem, man hat eben eine einheitliche Benutzeroberfläche und das wird zwar Android in dieser Form nicht mehr geben, das wird massiv in die Betriebssystemebene von Android eingreifen und damit wird Europa weiter zum, naja, erfolgreich darfst du hier nicht sein, Land. Mhm. Preise für das Huawei P30 sind durchgesickert. Und naja, die Leistungsdaten, die sind noch nicht ganz draußen. Man weiß, dass es ein 10-fach-Zoom haben wird. Kirin 980-Prozessor kommt zum Einsatz. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Huawei P30 nicht die Top-Linie ist von Huawei. Das ist die Mate-Produktreihe. Ja. Und das P20 ist auch schon viel länger auf dem Markt als es ist Huawei Mate 20. Ja. Aber das P30 Pro wird in einer Lite-Version für 369 Euro kommen. Keine Ahnung, was. Also, das können wir eigentlich abhaken. Ja. P30 mit 6 GB, 128 GB Speicher für 749. Die 8 GB Version mit 128 GB RAM für 999 Euro. Und die 8 GB Version mit 256 GB für 1099. Damit ist Huawei mit dem P30 Pro leider dort auch angekommen, wo die anderen üblichen Verdächtigen, wie eben Google mit der Pixel-Reihe sitzen. Teuer, teuer, teuer. Und naja, wie gesagt, das P30 Pro ist ja nicht die Top-Reihe bei Huawei. Und da muss ich schon sagen, das ist ein schlechtes Zeichen, falls sich diese Preise tatsächlich bewahrheiten. Ist das, ist dieser ja, sagen wir mal, positive Vorschuss, den Huawei da bekommt, weg, dann müssen sie sich eben auch ohne Preisvorteil mit den anderen messen. Und wenn ich dann lese, 8 GB, 256 GB, dann ist es okay. Ja, nächstes Jahr, aber naja, es haut mich nicht vom Sockel. Also Samsung hat schon ein Terabyte-Handy ja, im Angebot. Und etliche andere werden auch 10 GB und 12 GB Hauptspeicherversionen ihrer Handys rausbringen und teilweise sogar noch unter diesem Preis von 1099 liegen. Also ich sehe da jetzt ehrlich gesagt ein großes Problem auf Huawei zukommen. Die wollen mit den Großen spielen. Und da müssen sie auch ja, was bieten. Also das P30 wird es sicherlich nicht sein. Und wenn die einen 20-fach-Zoom dran haben, diese Preise zahle ich nicht mehr für ein Smartphone. Und somit bleibt die letzte Hoffnung dann gegen Ende des Jahres die Mate 30-Reihe dann. Die ist in der Regel ja etwas günstiger als die P-Reihe und trotzdem eben besser top-off. State of the Art ist es dann wieder. Aber auch da müssen wir dann vorsichtig sein, weil wenn die P-Reihe erhöht haben von den Preisen, kann auch die Mate-Reihe erhöht werden und dann werden die Karten wieder mal neu gemischt. So, Google hat auch noch einen ganzen Dienst in den Ruhestand geschickt oder wird ihn in den Ruhestand schicken. Neben Google Plus wird auch Inbox am 2. April verschwinden. Google Inbox ist ja auch jetzt schon relativ lange bekannt, dass die verschwinden wird. Die App wird eingestellt und auch die Webversion wird eingestellt. Alle Funktionen sind eigentlich bei Gmail vorhanden. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder lese, dass das Bundling nicht vorhanden wäre. Also es funktioniert bei mir einwandfrei. Ihr müsst nur einen von den Modis wählen bei Gmail, die das auch kann. Das könnt ihr in der Web-Oberfläche machen. Ja? Wenn ihr dort auswählt, was für ein System genutzt werden soll bei Gmail, dann klappt das auch. Ja? Da könnt ihr einmal auswählen, welchen Modus, und dann könnt ihr auch auswählen, welche Tabs angezeigt werden, und dann wird eben auch gebundelt in Primär, Social, Promotions, Updates und Forums. Ja? Also das ist keine Sache eigentlich. Man muss nur den entsprechenden Modus einstellen, und das geht bei Gmail, wie gesagt, in der Web-Oberfläche. dort müsst ihr dann den Inbox-Typ auf Default stellen. Ja, früher war das mal auf Priority Inbox. Aber wenn ihr sagt, ihr könnt auch das, die anderen Modis ausprobieren, der Inbox-Typ, und dann entsprechend, was euch gefällt. Ja, ich glaube aber, das ist das Problem. Das sind wir wieder genau bei dem Thema, was ich gesagt habe. Zu viel Auswahl verwirrt die User. Die User, die drehen durch in den Foren und in den Kommentaren auf den Webseiten zu dieser Meldung, weil die steif und fest behaupten, es gibt kein Bundling. Das ist falsch. Ihr müsst nur anschalten. Ihr müsst nur anschalten, dann ist es da. Also es gibt keine Funktion, die ich noch vermisse. Wie gesagt, ihr könnt dann auch hier diese Dinge auswählen. Mal davon abgesehen, könnt ihr auch ja hier in Gmail, anders als bei Inbox, eigene Filter erstellen. Eigene Filter. Und ihr könnt alles verschieden bundeln. Ich habe zum Beispiel einen Geocaching-Bundle gemacht und habe alle Geocaching-Nachrichten in dieses Bundle reingemacht. Das soll aber bitte nicht bei mir jedes Mal einen Klingelton geben. Ja, deswegen habe ich da den Klingelton ausgeschaltet. Und ihr könnt auch hier sagen, zum Beispiel bei Promotions, nein, da soll es nicht klingeln, das Telefon. Ja, bei Primär, oh ja, da auf jeden Fall. Bei Social, ja auch. Ne, und so weiter. Das könnt ihr alles einstellen, so dass ihr dann perfekt die Inbox einrichten könnt. Also die Gmail-Inbox. Alles kein Problem, ist alles vorhanden. Tja, und da sind wir wieder beim Fluch. Ja, wenn es zu viele Funktionen gibt, die Leute sehen das gar nicht. Und ich meine, das muss man vorstellen, die Leute, die in solchen Foren schreiben, die das sage ich ja, das sind schon Leute, die sich schon mit der Technik in gewissem Maße schon auskennen. Also das sind keine totalen 0815 Handykäufer, die alles sich einrichten lassen beim Verkäufer im Geschäft und da muss alles funktionieren und bei jedem Problem rennen sie ins Geschäft. Ja? Sondern das sind, denke ich da schon, dass es teilweise versierte Leute sind. Und wenn die schon das Problem haben, die Funktionen bei einer App zu durchschauen, ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann tja, so ist es nun mal. Es ist, wenn man es jedem recht machen will, dann kommt sowas, da muss man eben Optionen anbieten, aber das verwirrt die Leute eben. Firefox Send ist nun auch als App verfügbar. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, dieses ziemlich geniale Tool von Mozilla, wo man Files einfach verschicken kann. Man kann also Files in die Mozilla Cloud hochladen, kriegt dann dafür einen Link und kann dann auswählen, wie lange die Datei verfügbar sein soll oder wie oft sie heruntergeladen werden kann, bevor die Datei eben wieder zerstört wird. Man kann diese Datei auch passwortschützen sogar. Und das bietet einem wirklich sehr viele Möglichkeiten. Wenn man dann zum Beispiel sagt, hier was Aktuelles, ja, will ich jetzt meinen Bekannten zur Verfügung stellen, dann macht man das für eine Woche rein oder so, ja, und dann können die Bekannten eben mit den Links das schicken oder wenn man eine Datei persönlich schicken will, dann sagt man, okay, einmal downloaden, dann kann es nur diese Person kriegen, ja, und das Ganze soll dann zum Beispiel auch nach einem Tag wieder gelöscht werden oder gleich eben nachdem das einmal heruntergeladen wird. Ja. Also was zuerst eintrifft. Ganz cool. Und eben das Ganze auch noch Passwort zu schützen. Das ist gut. Und eins von den richtig auch interessanten Sachen ist, dass man eben auch richtig große Dateien schicken kann. Wer sich anmeldet, kann 2,5 Gigabyte Files verschicken und für Unangemeldete, also anonym, 1 Gigabyte. Das ist super, damit ist endlich, hat Mozilla einen wirklich nützlichen Service ins Netz gestellt, wo man auch zum Beispiel, wenn man das Problem hat, ja, Files per Mail zu verschicken, 45 Megabyte oder es sind sogar 25 Megabyte Grenze, sogar bei Gmail, das taugt natürlich nicht viel. Und hier kann man dann größere Dateien einfach verschicken. So, und dafür gibt es auch jetzt eine App, sodass ihr direkt aus dem Smartphone Sachen verschicken könnt. Und das wird also auch als Share-Provider zur Verfügung stehen. Das heißt, Ihr könnt einfach eine Datei sharen an die Firefox, an die Firefox Send App, und es wird dann, die wird dann gestartet und ihr könnt alles auswählen und die Datei wird hochgeladen. Super genial. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eben durch auch diese durch dieses Passwort, und somit ist auch der Sicherheit da Genüge getan. Ganz toll und jetzt als App in der Beta-Version verfügbar. Xiaomi übrigens wächst ebenfalls ziemlich kräftig, will ich am Rande erwähnen. Normalerweise interessieren mich ja solche Zahlen nicht unbedingt jetzt so brennend, weil mich interessiert es eigentlich nicht, ob eine Firma jetzt Gewinn macht oder nicht. Ja. Aber immerhin ist der Umsatz massiv angestiegen bei Xiaomi, und das soll schon was heißen. 40% Ertrag gab es, ja. Letztes Jahr hat man 28% mehr Ertrag gemacht, jetzt sind es 40% mehr Ertrag. Also das ist schon eine gewaltige Sache. Und das sind in Dollar ausgedrückt 6,62 Milliarden US-Dollar momentan an Einkünften, ja, Revenue, und somit wow, also diese Wachstumskurve bei Xiaomi geht steil nach oben, und das ist für die Firma zumindest eine gute Sache. Vielleicht entscheiden die sich ja dann auch wirklich international stärker aufzutreten, auch mal offiziell in Deutschland was rauszubringen, ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie die Zeit hier steht. Wir sind schon bei 1 Stunde 6 Minuten. Sorry, tut mir echt leid. Ich guck mal schnell. Ich guck mal ganz schnell, ob irgendwas ganz wichtig ist in der Community drin steht. Ansonsten kann ich euch nur dazu auffordern, tretet der Line Community bei. Dort sind wirklich super informative Sachen auch drin. Und ich flippe da auch manchmal aus, ja. Und ja, also das sind so viele Sachen, die kann ich einfach gar nicht mehr alles in der Sendung machen. Schon kann ich eine eigene Sendung für die Community machen. was interessant war, vielleicht zur Erwähnung, ja, Librem 5, ein Linux-Smartphone, ja, meiner Meinung nach mit dem typischen Problem bei Linux, 32 GB Speicher heutzutage, ich weiß nicht, ob das... dieser Purismus in der Open-Source-Software-Szene ist eben ein riesiges Problem, hat mich schon immer gestört. Ich will neueste Technik haben und nicht nur alte Technik, und weil Open-Source draufsteht, ist es cool. Ich finde es nicht cool, ja, ganz ehrlich. Obwohl ich Linux liebe, ich hätte gerne ein Linux-Handy, aber das darf keine technischen Konventionen dann machen, ne? Dann ist noch ein interessanter Vergleich drin, aber ich glaube, das habe ich das nicht schon letzte Sendung? Nee. Ich glaube nicht. Im Vergleich mit OLED gegen IPS, und also ich bin der Meinung, es wird mir nicht mehr viel ändern für mich, weil ich steige ja da direkt um, also in die andere Richtung. Das wird sich mal zeigen. Also ich gebe dann auch nochmal mein Senf dazu ab. Ich kann mich aber noch erinnern, dass der Umstieg von IPS auf AMOLED mir auch sehr gut gefallen hat. Bis auf eben die Farbverfälschung, die habe ich dann abgeschaltet und den SVGA-Farbprofilmodus eingeschaltet, und dann ging's. Aber das wird dann auch wahrscheinlich bedeuten, dass ich nicht mehr so viele Unterschiede habe. Ja. Naja, okay. Also sind noch viele andere Sachen da drin. Guckt mal in der Line-Community. Link findet ihr bei uncast.thenetcasts.com in der Beschreibung. Gut. Dann kommen wir zur App der Woche. Da habe ich schon ein bisschen geschwitzt. Ich habe schon die App der Woche für nächste Woche, aber ich wollte in der Reihenfolge bleiben. Ich habe nämlich kurz vor knapp noch eine super tolle App gefunden. Aber da hatte ich mich eigentlich schon entschieden, dass eine andere App der Woche wird. Und zwar ist das A Girl Adrift. Ja, dieses nette Spiel ist so ein... RPG-Fishing-Game, wenn man so will. Ja, also RPG eigentlich mehr so am Rande, aber Man muss eben seine Stats aufbauen und hat eben hier mit diesem super süßen Char die Möglichkeit, durch die Welt zu reisen und Fischen zu fangen. Verrückte Fische teilweise, ja. Und hier auch gegen Bosse zu kämpfen oder diese zu angeln. Ja, dazu braucht man natürlich entsprechendes Equipment, was man wiederum kriegt, wenn man kleinere Fische angelt und. Ihr merkt schon, worauf das hinausläuft. Ein ziemlich langes Spielsystem, ja, was immer wieder dann animiert weiterzumachen. Ja. Deswegen gibt es natürlich auch In-App-Purchases, aber was ich ja immer beurteile, wie fair ist das Spiel, wenn man keine In-App-Purchases macht, und da muss ich sagen, da bin ich sehr zufrieden damit. Also ich bin jetzt noch nicht an einen Punkt gekommen, wo man sagt, ich brauche jetzt unbedingt In-App-Purchases. Mit ein bisschen Geduld kommt man sehr schnell auch sehr weit. Klar, irgendwann wird es dann immer dringlicher, mal was zu investieren, aber das ist ja dann schon okay. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie unfair gestaltet würde, dass man hier nicht mehr weiterkommt. Ja. Schöne Grafik, schöner Sound auch teilweise. Das Spielprinzip ist vielleicht etwas simpel, aber dennoch fesselnd, muss man sagen. Durch die verschiedenen Währungen, die man auch in-game eben sammeln kann und die sehr vielfältigen Aufwertungsmöglichkeiten, hat man eigentlich immer einen Ansporn, da weiterzumachen. Und wie gesagt, die Soundeffekte sind besonders schön, Meeresrauschen und hin und her. Also es ist nicht aufregend, was da akustisch abläuft. Und ich finde, das genau ist eine schöne Atmosphäre, was das Game dann eben da bekommt. A Girl Adrift ist kostenlos im Play Store zu bekommen. Und hat auch eine gute Wertung, zu Recht, meiner Meinung nach. Und ja, ist fair von der Benutzung her, was In-App Purchases betrifft. Und deswegen auch App der Woche, A Girl Adrift von Dairysoft. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf uncast.thenetcast.com findet ihr die Links und Informationen. Kommentare könnt ihr entweder bei YouTube abgeben oder eben in der eben schon zitierten Line-Community. Diesen Link findet ihr ebenfalls in den Beschreibungen uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes ruled that world.